Also mein Thema heißt Darwinismus von links, ein Lehrstück zur Dialektik der Aufklärung. Erstens, keine wissenschaftliche Theorie des 19. Jahrhunderts hat den historischen und gesellschaftlichen Kontext, innerhalb dessen sie entstand, souveräner überlebt als die Evolutionstheorie, die Charles Darwin in seinem klassischen Werk Origin of Species entwickelte. Zwar hat auch die Evolutionstheorie durch ihre Integration der Genetik, die Darwin noch unbekannt war, gewichtige Metamorphosen durchlaufen, doch seine Kernaussage, dass die Adaption die Folge des Zusammenspiels von zufälliger Variabilität und richtunggebender Selektion der organischen Welt im Rahmen eines Kampfes ums Dasein nach Prinzipien der Kausalität und nicht der Teleologie ist, wurde bis auf den heutigen Tag nicht falsifiziert. Aber auch Darwins Ersetzung statischer Muster der Arten durch sich in großen Zeiträumen vollziehenden Modifikationen derselben haben nicht nur aller Kritik standgehalten. Sowohl die Paläontologie als auch die Genetik steuerten in den letzten Dekaden immer neue Beweise für die Relevanz dieser Theorie bei. Andererseits gab es schon sehr früh Versuche, die Evolutionstheorie aus ihrem kausalen Paradigma zu lösen und sie normativ und teleologisch in Gestalt des sogenannten Sozialdarwinismus aufzuladen und für politische Zwecke zu nutzen. Sei es außenpolitisch, in Gestalt imperialistischer Expansionsprojekte, sei es innenpolitisch in Form der Legitimation der herrschenden Schichten in ihrem Klassenkampf gegen den Sozialismus, der in der zweiten Hälfte des 19. und im frühen 20. Jahrhundert zahlreiche Anhänger in dem aus dem Industrialisierungsprozess hervorgegangenen Proletariat fand. Eine der Konsequenzen des praktizierten Sozialdarwinismus im Dritten Reich war, dass man nach 1945 zumindest im deutschsprachigen Raum die auf die Gesellschaft angewandte Evolutionstheorie vor allem mit ihrer eugenischen Stoßrichtung eindeutig und nachhaltig dem rechten Spektrum der ideologischen Lager zuordnete. Dabei geriet zunehmend aus dem Blick, dass es auch emanzipatorische Strömungen im europäischen Kontext gab, die Darwin und seine Evolutionstheorie zustimmend rezipierten. So finden sich im Werk von Marx und Engels einschlägige Aussagen, die Darwins wissenschaftliche Leistung anerkennen. Marxisten der ersten und zweiten Generation wie Karl Kautsky und Otto Bauer differenzierten diese Darwin-Rezeption weiter aus. Im Folgenden gilt aber mein Interesse nicht vorwiegend diesen Positionen vor dem Ersten Weltkrieg. Im Zentrum soll vielmehr ihre moderne Version stehen, die von der Integration der auf chemischer Basis beruhenden Genetik in das evolutionäre Paradigma ausging. Das aber war bei den britischen Naturwissenschaftlern und Marxisten John Burton Sanderson Haldane und John Desmond Bernal der Fall, wie deren einschlägige posthumanistische Schriften in der Zwischenkriegszeit zeigen. Zwar tat die spätere sowjetmarxistische Diskussion diese Ansätze in der Regel als Jugendsünden ab, zum Beispiel unter Verweis darauf, dass sich Bernal später, also als linientreuer Kommunist, von der eigenen Vision einer Wissenschaftlerherrschaft distanziert habe. Auch provoziert die eskapistische Dimension ihrer Schlüsselschriften die Neigung, Haldanes und Bernals Vision der wissenschaftlich-technischen Zivilisation der Zukunft als Spintisiererei abzuwerten. Doch sollte nicht vergessen werden, dass beide Autoren schon zu ihren Lebzeiten zu den führenden britischen Naturwissenschaftlern gehörten. deren Prognosen der zientifischen Entwicklung in der britischen Öffentlichkeit Gegenstand ernsthafter Debatten waren. Wie anders ist es zu erklären, dass kein geringerer als Bertrand Russell mit seinem Essay Icarus or the Future of Science 1924 auf Haldanes Daedalus-Schrift antwortete. Wenn diese Charakterisierung zutrifft, dann hat sie Auswirkungen auf die Strukturierung des Stoffes. Zunächst ist klar, dass Naturwissenschaftler, die sich als links verstanden, den nationalistisch, faschistisch und sozialreaktionär aufgeladenen Sozialdarwinismus ebenso ablehnen mussten wie die kapitalismuskonforme Version des heutigen Transhumanismus. Doch welche Argumente brachten sie vor, um sich einerseits mit Darwin gegen den Sozialdarwinismus abzusetzen und andererseits den technisch aufgerüsteten neuen Menschen in das sozialistische Erbe zu integrieren? Die zweite Frage ist, wie sie das Problem der Vereinbarkeit von Solidargemeinschaft als Signum des Sozialismus mit dem Aggressionspotenzial der Evolution im Dienste der Selbsterhaltung des Individuums und der Art begründen. Inwiefern Halde und Bernal das darwinsche evolutionstheoretische Paradigma nicht nur erweitert, sondern es möglicherweise in seinem Kern destruiert haben, ist die Stoßrichtung der dritten Frage. Zum Schluss versuche ich eine Art Bestandsaufnahme, die eine kritische Reflexion der hier behandelten Positionen mit einschließt. Zweitens. John Burton Sanderson Haldane hat als einer der Väter des Neodarwinismus dadurch Wissenschaftsgeschichte geschrieben, dass er entscheidend zur Integration der modernen Genetik in das Paradigma der darwinschen Evolutionstheorie beigetragen hat und dass er eine mathematische Konzeption der natürlichen Auslese entwickelte. In der westlichen Welt gibt es nur wenige Biologen von Rang, die sich so eindeutig als Marxisten verstanden wie er. Bereits in seinem Schlüsseltext von 1923, Daedalus or Science and the Future, a paper read to the heretics, erwies Haldane Marx seine zustimmende Referenz. Sein Bekenntnis zum Marxismus dokumentierte er in seiner 1939 erschienenen Schrift The Marxist Philosophy and the Sciences. Bis 1937 offener Sympathisant der britischen kommunistischen Partei, schrieb er für deren Zeitung The Daily Worker von den 30er Jahren bis 1950 regelmäßig Artikel. 1938 trat er auch offiziell in die Partei ein, nachdem die britische Appeasement-Politik gegenüber der Rebellion Frankos in Spanien und der faschistischen Herausforderung Nazi-Deutschlands gescheitert war. Allerdings brach er 1950 angesichts der Lysenko-Affäre und Stalins totalitärer Instrumentalisierung der Wissenschaft mit der kommunistischen Partei, ohne seine marxistischen Überzeugungen aufzugeben. Geboren am 5. November 1892 in Edinburgh, starb er am 1. Dezember 1964 in Bhubaneswar im Bundesstaat Orissa, Indien. Auch der Physiker John Desmond Bernal bekannte sich bereits während seiner Studienzeit in Cambridge zum Marxismus und zum Vorbildcharakter der Wissenschaftsorganisation in der Sowjetunion. Erst 1968, also wesentlich später als Haldane, gab er zu, dass Lysenkos Ansatz der Schaffung eines neuen Menschen durch radikale Veränderung der gesellschaftlichen Bedingungen auf der Ausblendung der Resultate der modernen biologischen Forschung beruht. Die molekulare Biologie und die Doppelspirale der DNA seien materialistischer und marxistischer als Lysenkos Ansatz. Ähnlich wie Marx sah Bernal Wissenschaft als Teil der Produktivkräfte, nicht als abstraktes Ensemble idealistischer Gedanken. Dass Bernal nicht weniger als Haldane zur Elite der britischen Naturforscher zählte, ist neben seinen Röntgenstrukturanalysen von Kristallen vor allem auf seine Beiträge zur Begründung der modernen Biowissenschaften zurückzuführen. So ermöglichten seine Untersuchung des Aufbaus der Proteine erste Einblicke in die Welt der molekularen Konfigurationen, die allem Leben zugrunde liegen. Im Kalten Krieg entwickelte Bernal als Protagonist des Sozialismus zahlreiche Friedensinitiativen. Am 10. Mai 1901 in Nenagh, Irland, geboren, starb er am 15. September 1971 in London. Neben der Marxismusrezeption Haldanes und Bernals und ihrer deutlichen Sympathie für die Diktatur des Proletariats in der Sowjetunion ist in unserem Zusammenhang vor allem die Kritik am Sozialdarwinismus zu nennen, die insbesondere Haldane nicht weniger dezidiert als der Austromarxist Otto Bauer und der marxistische Enzyklopädist der SPD des Kaiserreichs und der Zwischenkriegszeit Karl Kautsky übten. Auch bei ihm handelt es sich um die Kritik an einer auf die Gesellschaft und das zwischenstaatliche Verhalten bezogenen Variante des Darwinismus, die ihre Argumente nicht gegen die, sondern aus der Evolutionstheorie selbst ableitet. Der hauptsächliche Irrtum der Vertreter des Sozialdarwinismus, schrieb Haldane, ist deren Versuch, ihn zur Rechtfertigung wirtschaftlicher und ethnischer Ungleichheit zu instrumentalisieren. Gesicherte Fakten belegten die Absurdität solcher Schlussfolgerungen. In England und in allen anderen Ländern, in denen Statistiken geführt werden, gelte als unbestrittene Tatsache, dass sich die arme Bevölkerung rascher vermehre als die reiche. Vom darwinschen Standpunkt aus gesehen bedeute dies, dass die Armen besser für den Existenzkampf gerüstet seien als die Reichen. Der Versuch, vererbbare Eigenschaften, Qualities der Reichen in Analogie zu Darwins Fitness-These auszulegen und daraus einen Überlegenheitsanspruch abzuleiten, ist nach Haldane reine Propaganda. Zur empirischen Widerlegung des Sozialdarwinismus nannte Haldane ein weiteres Beispiel. Es sei eine bekannte Tatsache, dass eroberte Völker sich rascher vermehrten als die Eroberer. Mit großer Wahrscheinlichkeit habe sich eine solche Entwicklung in verschiedenen europäischen Völkern nach der barbarischen Invasion des römischen Imperiums abgespielt. Und zwar sei der Nachweis in den verschiedenen Fällen nur sehr schwer zu führen. Doch feststehe, dass nach der englischen Eroberung Ägyptens die Bevölkerung dieses Landes rascher wuchs als die in England. Wenn man daher sage, die Ägypter seien eine für den Kampf ums Dasein schlecht konstituierte Ethnie und daher für ihre Unterwerfung geradezu prädestiniert, dann handle es sich um einen klaren Widerspruch zu dem, was nach Darwin Fitness ausmache. Im Licht dieser Tatsachen, so Haldane, sei es absolut notwendig, den biologischen Ansatz für die Klärung dieser Probleme vom politischen und ökonomischen Zugriff zu trennen. Nur so sei eine klare Analyse wirtschaftlicher und soziopolitischer Tatbestände möglich. Vor allem aber richtete sich Haldanes Kritik gegen die sozialdarwinistische Absolutsetzung der Vernichtungskonkurrenz. Würde sie tatsächlich flächendeckend praktiziert, müsste sie sich tödlich auf die siegreichen Fresser auswirken, weil dann deren Nahrungsbasis zur Disposition stünde. Gegen den Sozialdarwinismus gerichtet kam er zu dem Schluss, dass Zurückhaltung der Stärkeren gegenüber den Schwächeren einen stabilen Überlebenswert darstellten. Ich glaube, so schreibt er, dass sich die Theorie der Evolution zwar dialektisch auf der Grundlage des Darwinismus entwickelt, aber sie korrigiert den unreifen Darwinismus, der immer noch die Vernichtungskonkurrenz rechtfertigt, welche in Wirklichkeit längst der Vergangenheit angehört. Zitat Ende. Deutlich wird die linke Dimension der von Bernal und Hall dahin vertretenen Darwinismusrezeption auch, wenn man sie mit der politischen Ausrichtung der sogenannten Transhumanisten wie Minsky, Moravec oder Kurzweil vergleicht, die sich in der Gegenwart als Erben der neodarwinistischen Version des neuen Menschen verstehen. Die wichtigste Differenz besteht darin, dass die modernen Transhumanisten ihre Konzeption nicht aus dem kapitalistischen Kontext lösen, innerhalb dessen sie entstand. Das aber ist sowohl bei Bernal als auch Haldane der Fall. Nach Bernal kann sich, wie schon angedeutet, die wissenschaftlich-technische Zivilisation nur dann voll entfalten, wenn die westlichen Gesellschaften den gegenwärtigen, das heißt in der Zwischenkriegszeit erreichten angeblich halbkapitalistischen Zustand, semi-capitalistic stage, überwinden und eine Diktatur des Proletariats nach sowjetischem Vorbild errichten. In einem Sowjetstaat, der nicht mehr der Gefahr eines kapitalistischen Überfalls ausgeliefert sei, schreibt er, ersetzen allmählich wissenschaftliche Institutionen die Regierung. Eine solche höhere Stufe der marxistischen Herrschaftshierarchie vorausgesetzt, würden Wissenschaftler auf einem solchen Entwicklungsniveau dazu tendieren, sich mehr mit dem wissenschaftlich-technischen Fortschritt in eins zu setzen als mit sozialen Kollektiven wie der Klasse oder der Nation. Geprägt durch eine mehr an der Wissenschaft als an Moral orientierten Erziehung entfalle umgekehrt für den Rest der Bevölkerung der Grund, sich dem wissenschaftlichen Fortschritt zu widersetzen. Auch war Haldane 1923 fest davon überzeugt. Die industrielle Interdependenz der modernen wissenschaftlichen Zivilisation nehme ein solches Ausmaß an, dass man sich volkswirtschaftlich Streiks der Arbeiter nicht mehr leisten könne. Daher sei es durchaus möglich, dass der Kapitalismus von sich aus die Kontrolle mancher Schlüsselindustrien vollständig den Arbeitern überlasse, um auf diese Weise den Umfang der Arbeitsausfälle und Produktionsunterbrechungen zu verhindern. In dem Maße aber, wie der industrielle Fortschritt voranschreite, könne man voraussagen, dass die Mehrheit der Produktionsstätten den Status von vergesellschafteten Schlüsselindustrien erlangt. Damit ist zugleich auch die zweite Differenz zwischen Haldane und Bernal einerseits und den modernen Transhumanisten andererseits angesprochen. Die Letzteren legen die wissenschaftlich-technische Entwicklung in die Hände privater Konzerne. Für Bernal und Haldane dagegen ist sie a priori ein öffentliches Projekt, das nicht einer zahlungskräftigen Klientel, sondern der Allgemeinheit zugutekommen soll. Entsprechend sind wissenschaftliche Innovationen in der sozialistischen Gesellschaft der Zukunft, wie zum Beispiel eugenische Vorhaben, Themen, mit denen Wahlkämpfe zugunsten der Verbesserung der physiologischen Verfassung der Arbeiterklasse bestritten werden. Drittens, doch die entscheidende Frage bleibt: Wie ist eine sozialistische Solidargemeinschaft auf der Grundlage des Darwinschen Paradigmas der Evolutionstheorie möglich? Klassische Marxisten wie Karl Kautsky und Otto Bauer folgten den Spuren Darwins, wenn sie wie dieser das Züchtermodell auf die Natur übertrugen, die nach dem Muster von Variabilität und Selektion vorgeht. Als Marxisten waren sie davon überzeugt, dass die sozialistische Gesellschaft ihrerseits materiellen Überfluss und die Möglichkeit des Kulturgenusses auf egalitär demokratischer Massenbasis hervorbringen wird. Dadurch schwäche sich die Konkurrenz im Kampf ums Dasein ab und schaffe gleichzeitig Räume durch Erziehung vermittelt für die Entfaltung zwanglosen Solidarverhaltens. Im Übrigen vermochten sie sich ebenso wenig wie Darwin vorzustellen. Künstliche Eingriffe in das Genom könnten das Züchtermodell transzendieren. Auf dieser im Kern unantastbaren Naturbasis generiere sich der neue Mensch im Sozialismus am polytechnischen Bildungsideal orientiert durch Erziehung und soziale Strukturen, welche die emanzipatorischen Inhalte der demokratisierten Hochkultur, zum Beispiel die der deutschen Klassik, auf Massenbasis zu internalisieren helfen. Insbesondere Kautsky ging noch einen Schritt weiter. Er sah im Muster der natürlichen Evolution selbst biologische Grundlagen solidarischen Verhaltens, ohne dass eine sozialistische Gesellschaftsformation nicht auskommt. Der Kampf ums Dasein könne zwar auch in Formen einer Vernichtungskonkurrenz verlaufen, sei aber auf diese nicht festgelegt. So gäbe es Beispiele im Tierreich, die belegten, dass nicht egozentrische Aggressivität, sondern Solidarverhalten das Überleben des Individuums oder der Gattung sichere. Darauf aber, dass Tiere grundsätzlich in ihrem Verhalten auch durch eine Art Altruismus gesteuert würden, habe niemand anders als Darwin selbst mit Nachdruck hingewiesen. In seiner klassischen Studie »Die Abstammung des Menschen« geht er in seinem empirischen Befund so weit, den Tieren nicht nur soziale Triebe wie Liebe und Sympathie und damit verbundene Eigenschaften zuzuordnen. Darüber hinaus glaubte er, in ihnen sogar soziale Instinkte ausmachen zu können, welche die Menschen durch das Adjektiv moralisch kennzeichnet. Selbst den Hunden attestierte er etwas dem Gewissen sehr Ähnliches zu besitzen. Diese in der Evolution verankerten sozialen Triebe würden dann aber durch soziale Faktoren in ihrer Verhaltenssteuerung der Menschen stabilisiert und in ihrer Intensität potenziert. Kautsky nennt unter anderem die Sprache, welche durch ihre selbstreflexive Komplexität zu einem starken Mittel des sozialen Zusammenhanges avanciert, und vor allem auch den proletarischen Klassenkampf, der, weil ausschließlich für die Interessen der eigenen Klasse geführt, den gesellschaftlichen Zusammenhang des ausgebeuteten Teils der Bevölkerung festige und schließlich aufgrund der Internationalität seines Gegners, des globalisierten Kapitals, im Falle seiner Überwindung zu einer solidarischen Weltgesellschaft führe. Haldane und Bernal suchten nach radikal anderen Lösungen. Beflügelt durch die Integration der modernen Genetik in das Muster der Evolutionstheorie, gingen sie von der Vorstellung einer schier unbegrenzten Herrschaft des Menschen über die innere und äußere Natur aus. Dabei unterstellte Haldane im wissenschaftlichen Progress die Mechanik eines unwiderstehlichen Sachzwanges. Zuerst erobere der Mensch Zeit und Raum, dann die Materie als solche, schließlich den eigenen Körper sowie den aller anderen lebendigen Wesen, um endlich die dunklen und schlechten Elemente der eigenen Seele zu beherrschen. Dabei scheuten sie sich nicht, das Telos dieser Zielgerichtetheit des wissenschaftlich-technischen Prozesses klar zu benennen. Die stufenweise Eroberung der äußeren und der inneren Natur war für sie der Schlüssel für den Aufbau der von einer wissenschaftlichen Zivilisation überwölbten sozialistischen Gesellschaft. Die Zeit sei gekommen, so lautete die Botschaft, dass der Mensch mit technischen Mitteln endlich die naturwüchsige Evolution darwinscher Provenienz beendet und sie in die eigene Hand nimmt. In dem Begriff des mythischen Homo faber Daedalus, des antiken Titelhelden von Haldanes programmatischer Schrift, findet diese Intention ihre symbolische Überhöhung. Wir können bereits die Tierarten in einem enormen Ausmaß verändern, so heißt es, und es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir in der Lage sind, die gleichen Prinzipien auf uns selbst anzuwenden. Zitat Ende. Niemand hat diese These der künstlichen Steuerung der Entwicklung des neuen Menschen der Zukunft dezidierter propagiert als Haldanes Mitstreiter John Desmond Bernal. In seiner Schlüsselschrift The World, The Flesh and the Devil wies er darauf hin, dass sich der Mensch zwar im Laufe der Evolution veränderte, aber in dem Maße, wie dieser Vorgang weitaus mehr Zeit in Anspruch genommen habe, als die Kontrolle des Menschen über seine Umwelt, komme es uns so vor, als sei der menschliche Körper seit einigen tausend Jahren konstant und unwandelbar. Wenn aber die Evolution das Gegenteil lehre, liege es in ihrer Logik, dass der Mensch aktiv in seine eigene Gestaltung eingreife. Zwei Wege zur Erreichung dieses von außen vorgegebenen Ziels sind nach Bernal möglich. Die erste Methode, die Haldane vorschlage, bestehe darin, dass kein Plasma oder die lebende Struktur des Körpers oder beides zu manipulieren. Doch habe diese Methode den Nachteil, dass sie nicht nur mit großer Verzögerung ihr Ziel erreicht, sondern durch die organischen Restriktionen des Körpers begrenzt bleibe. Die andere Methode, für die der Physiker Bernal eintritt, ist direkter Art. Sie nutzt die Eigenschaften der modernen Chirurgie auf der einen und der physiologischen Chemie auf der anderen Seite, um eine allmähliche Ersetzung des Körpers durch maschinelle Bestandteile zu erreichen. Oder anders formuliert, während der Biologe Haldane davon ausging, dass das Ziel des neuen Menschen auf der Grundlage der Selektionstheorie, zu der er selbst entscheidende Beiträge geliefert hat, durch Manipulation des Erbmaterials zu erreichen, sieht der Physiker Bernal eine Chance, einen perfektionistischen Menschen auf technischem Weg durch Emanzipation von biologischen Zwängen herauszubilden. Der Vorteil dieses dergestalt technisch aufgerüsteten, mechanischen Menschen bestehe darin, dass er die restriktiven Bedingungen psychischer und physiologischer Faktoren durchbreche und damit eine Verbesserung der menschlichen Qualitäten jenseits des Gradualismus der Darwinschen Evolutionstheorie ermögliche. Dem normalen Menschen komme es so vor, als habe er faktisch das Ende der Evolution erreicht. Dagegen verankere sich der mechanische Mensch gerade dadurch in der Tradition weiterer Evolution, dass er sich von ihrer organischen Variante emanzipiere. Dieser Schritt ebne den Weg zu einem unbegrenzten Perfektionspotenzial, das einen weiteren Bruch mit Darwins Evolutionstheorie bedeutet. Er läuft Haldane zufolge nicht nur auf ein virtuell unsterbliches Leben hinaus, der mechanische Mensch, der sich selbst in allen seinen Details kontrolliert, habe zuvor längst die äußere Natur in gleicher Weise seinen Zwecken dienstbar gemacht wie den eigenen Körper. Die Energiefrage könne er lösen durch die Nutzbarmachung der Sonnenenergie, welche in Batterien gespeichert jederzeit abrufbar sei. Nahrungsmittel stünden auf synthetischer Grundlage im Überfluss zur Verfügung, sodass landwirtschaftliche Produkte zu Luxusgütern mutierten. Gleichzeitig komme es zur vollständigen Urbanisierung der Menschheit. Nach Bernal beherrscht der technisch perfektionierte Mensch das All durch im Detail beschriebene Raumstation. Den Bedingungen des Kosmos bestens angepasst, erkunden diese neuen Menschen in Raumschiffen immer neue Himmelskörper und erweitern dadurch ihren Herrschaftshorizont ins Unermessliche. Man wird also sagen können, dass die Grundlagen des modernen Human Enhancement bereits in den 1920er Jahren von marxistischen Naturwissenschaftlern wie Haldane und Bernal geschaffen worden sind. Als hybrides Emanzipationsprojekt angelegt, wurden von ihnen Lehrstücke einer Dialektik der Aufklärung konzipiert, die in ihrer transhumanistischen Tendenz dem Grauen des rechten Sozialdarwinismus kaum nachsteht. Haldanes Ansatz einer konsequenten In-vitro-Fertilisation von Embryonen, von ihm als Ektogenesis bezeichnet, nimmt die schmerzhaften Eingriffe, die Frauen erleiden müssen, explizit in Kauf. Der menschliche Körper soll Haldane zufolge den Anforderungen umfangreicher Weltraumexpeditionen angepasst werden. Die Eroberung der Galaxien setze die Umgestaltung des Körpers der menschlichen Rasse auf eine zwergenhafte Gestalt von einem Zehntel seiner derzeitigen Größe voraus, mit kurzen stämmigen Beinen und sehr dicken Knochen. Und Bernal plante, die menschliche Physis in einem zylinderförmigen Roboter umzubauen, in dem das mit Sauerstoff versorgte Hirn liege, von einer Nährflüssigkeit umgeben und vor Stößen geschützt. Viertens, ich komme zum letzten Teil meiner Ausführung. Ist es eine Ironie, dass am Anfang dieser Fehlentwicklung die Darwinsche Evolutionstheorie steht? Es ist nämlich charakteristisch, dass nicht ihr konsequentes Zu-Ende-Denken, sondern die Abweichung von dem Pfad, den er gewiesen hat, das Desaster bewirkte. In dem Maße, wie Haldane und Bernal das von Darwin inaugurierte Kausalitätsprinzip durch die von Menschen gesetzte Teleologie seiner zukünftigen Entwicklung substituierte, schlug das von ihnen intendierte Emanzipationsprojekt zugleich in einen Großangriff auf die Aufklärung selbst um. Die Folgen dieser Dialektik liegen auf der Hand. Wie Joachim Schumann jüngst am Beispiel der Nachfahren Bernals und Haldanes in Gestalt der modernen Transhumanisten und ihres Umganges mit der Nanotechnik zu Recht konstatiert, führt in gerader Linie auf ihre historischen Vordenker zurück. Wenn die Natur teleologisch auf ein mit technischen Mitteln produzierbares Paradies angelegt ist, das den alten Menschheitstraum der Unsterblichkeit erfüllt, dann bewegt sich die Technikentwicklung in Bahnen zielgerichteter Prozesse, die von außen nicht oder nur begrenzt zu beeinflussen sind. Erst im Licht dieser Prämissen wird klar, warum Haldane und Bernal der Unterscheidung zwischen Mensch und Maschine, zwischen Natur und Artefakt den Boden entziehen, weil beide angeblich nach demselben Prinzip funktionieren. Die entscheidende Prämisse der Aufklärung bestand darin, dass der Mensch als Selbstzweck niemals als bloßes Mittel zu verstehen sei. Dieses Postulat ist für Haldane und Bernal in dem Maße absurd, wie die Differenz zwischen Autonomie und Heteronomie von der Allmacht der teleologischen Logik des wissenschaftlich-technischen Fortschritts konsumiert wird. Fällt aber das autonome Individuum als Schöpfer der Artefakten aus, verschwimmt die Differenz zwischen ihnen und den Naturdingen. Beide sind dann Ausfluss derselben Elementarteile und werden von denselben mechanischen Kräften gesteuert. Im Licht dieser Perspektive schwindet aber auch die Unterscheidung zwischen Heilung und Optimierung, zwischen Wiederherstellung und Verbesserung physiologischer Funktionen des menschlichen Körpers. Gesundheit ist dann eine Variable des wissenschaftlich-technischen Fortschritts innerhalb der Medizin. Sie erfüllt ihre Definition, wenn die maximale Anwendung neuester medizinischer Techniken auf den menschlichen Körper erfolgt ist. Und sie fällt hinter dieser zurück, wenn dieses Jungteam unrealisiert bleibt. Helmut Plessner hatte einst im Sinne einer selbstreflexiven Aufklärung zwischen Körper und Leib unterschieden. Jener ist das Objekt der Wissenschaft, dieser ist das biologische Substrat der Subjektivität als Konsequenz der zweiten, der soziokulturellen Natur des Menschen. Diese wichtige analytische Differenz unterminieren Holden und Bernal dadurch, dass sie unterstellen, das spezifisch Menschliche sei vom Körper ablösbar und könne insofern als menschliche Identität, gestiftet durch alphanumerisch vernetzte Informationen, bruchlos von einem Gehirn auf einen digitalen Datenträger transferiert werden. Doch diese Hypothese ist kontrafaktisch. Der Geist ist gerade nicht fein säuberlich vom Körper zu trennen, wie bereits Darwin erkannte, sondern jener ist von diesem nicht dualistisch überwölbt und umgekehrt. Gleichzeitig sind die Artefakten aber deswegen analytisch von Naturdingen zu unterscheiden, weil sie jeweils unterschiedlichen Sphären entstammen. Artefakten sind Kunstprodukte der soziokulturellen Natur des Menschen, die in der Terminologie des Jenaer Biologen Heinz Penzlin auch als überorganisch, gesellschaftlich oder kulturell bezeichnet werden können. Zwar beruht die soziokulturelle Natur des Menschen wie die biologische auf den Erwerb der Anreicherung und der Weitergabe von Information. Aber Penzlin weist zu Recht darauf hin, dass in der biogenetischen Evolution die DNS Träger der Informationen ist. Sie vermehrt diese durch identische Replikation, verändert sie durch Mutation und gibt sie durch Vererbung weiter von Generation zu Generation. Ganz anders die Qualität der Informationen, die dem soziokulturellen Lernprozess zugrunde liegen. Erworben, gespeichert und durch gesellschaftliche und historische Erfahrungen imprägniert, werden sie auf nicht genetischem Wege durch Beobachtung und Nachahmung, durch Lehren und Lernen von Individuen zu Individuen weitergegeben. Penzlin spricht von einem tradigenetischen im Gegensatz zu einem biogenetischen Lernprozess. Deren unterschiedliche Qualitäten sind evident. Die tradigenetische Evolution vollzieht sich in wesentlich höherem Tempo als die biogenetische Variante. Die Informationsweitergabe ist nicht nur einmal auf die Geburt beschränkt, sondern erstreckt sich auf die gesamte Lebensdauer. Außerdem ist der tradigenetische Lernprozess nicht auf die ausschließliche Weitergabe der Informationen von den Eltern auf die Kinder fokussiert, sondern läuft in alle Richtungen. Auch schreitet die tradigenetische Informationsverarbeitung in größeren Einzelschritten voran, als dies bei den kleinen Veränderungen zu beobachten ist, welche die biologische Mutation bewirkt. Und schließlich sind die tradigenetischen Informationsweitergaben im Unterschied zur Mutation unabhängig von den Selektionsbedingungen, weil sie diese reflektieren können. Nicht genetisch fixiert ist die tradigenetische Evolution im Gegensatz zur biogenetischen schließlich auch umkehrbar. Dies alles vorausgesetzt, wird man sagen können, dass die Grundlagen des technisch aufgerüsteten neuen Menschen den die heutigen Transhumanisten propagieren, in eine Sackgasse führen. Als hybrides Emanzipationsprojekt konzipiert, sind dessen selbstdestruktive Züge in doppelter Weise zu erkennen. Einerseits zwar von der darwinschen Evolutionstheorie ausgehend, zerstört sie deren Grundlagen dadurch, dass sie nicht nur das Kausalitätsprinzip durch die vormoderne Teleologie und die Nicht-Hintergehbarkeit des Körpers durch die Abwertung der Fleischlichkeit, sondern auch den evolutionären Gradualismus der langen Zeiträume durch das mit modernen technischen Mitteln bewirkte kurzfristige Human Enhancement des neuen Menschen, das Züchtermodell durch das auf den Idealtypus des Homo faber zentrierten Daedalus-Symbol und schließlich die Fitness der am besten angepassten durch das Streben nach Perfektion im technischen Sinne ersetzt. Was letztlich vom klassischen Darwinismus bleibt, ist der Gedanke, dass nur die leistungsfähigen Konstruktionen überleben. Aus dieser Konkurrenz und der damit verbundenen Selektion folgt, dass die Maschinen immer perfekter werden, und zwar in einem Tempo, dem die Menschen nicht mehr gewachsen sind. Andererseits ist der von Haldane und Bernal inspirierte Transhumanismus mit der reifsten Frucht der Aufklärung, der selbstreflexiven, autonomen Ethik unvereinbar. Sie fällt als begleitende Reflexions- und Kritikinstanz der wissenschaftlich-technischen Produktions- und Forschungsprozesse aus. Einst war sie in der Vormoderne die Magd der Theologie. Jetzt sieht sie sich in der Rolle der Akzeptanzbeschaffung der neuen, auf den Menschen bezogenen Life Sciences zurückverwiesen. Gut ist, was sie befördert, böse, was sie behindert. Aber die Zerstörung der autonomen Ethik ist zugleich auch die Destruktion des autonomen Individuums, indem nämlich Haldane und Bernal die mit wissenschaftlich-technischen Mitteln vorangetriebene Unterwerfung der Natur als eine teleologische Logik darstellen, die mit der Gewalt unwiderstehlicher Sachzwänge ihren Gegenstand nach selbstgesetzten Zwecken zu optimieren suchen, reduzieren sie den Menschen zum Anhängsel der Technik, die er doch im Sinne der Linken, das heißt ursprünglich emanzipatorischen Prämissen dieses Ansatzes, eigentlich beherrschen sollte. So gerinnt der Versuch, Emanzipation und Darwinismus zu synthetisieren, zu einem negativen Lehrstück der Dialektik der Aufklärung. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.